Sie hören Studio 9 und von der kleinen Schwester CSU zurück zur großen CDU, wenn man die dann noch als groß bezeichnen möchte. Ja, alles relativ mittlerweile. Von daher können wir auch einfach sagen, zurück von Horst zu Angela, die, das muss man ja auch mal sagen, nicht wirklich zu beneiden ist im Moment, weil was hätte sie denn machen sollen? Stellen Sie sich mal vor, wir würden jetzt alle miteinander erklären, wir schaffen es nicht. Und dann? Verrückte Vorstellung. Es wäre vermutlich genauso einsam geworden um die Kanzlerin, die ja lange als die umsichtige Lenkerin in der Flüchtlingskrise galt. Davon aber rücken jetzt dann doch immer mehr Leute ab und es taucht immer wieder die Frage auf, wie lange noch? Wie lange wird sie sich als Kanzlerin halten? Mittlerweile wechselt das so ein bisschen zu der Frage, wird sie dann noch einmal kandidieren und warum tut sie sich das eigentlich an? Weil sie einmal Angefangenes vielleicht zu Ende bringen will und weil es vielleicht auch schwierig ist, den richtigen Zeitpunkt zum Aufhören zu finden. Man soll ja gehen, wenn es am schönsten ist, aber gerade ist ja eigentlich nicht so schön. Nee. Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Schönen guten Tag. Hallo, guten Tag. Herr Korte, gibt es sowas überhaupt für einen Kanzler, eine Kanzlerin, den idealen Zeitpunkt zum Aufhören? Nein, und es hat auch bisher keiner freiwillig gemacht. Also ideal wäre eigentlich bei der Frau Merkel gewesen, der letzte Wahlabend gegen 22 Uhr hätte sie beinahe die absolute Mehrheit an Sitzen gehabt, an Mandaten gehabt 2013. Und ja, mit so einer Mehrheit ausgestattet können wir einfach sagen, mehr kann ich nicht erreichen, da kann man nur absteigen. Das heißt, wenn Sie in die Geschichte zurückschauen, gab es denn dann aber mal sowas wie einen Rücktritt zum richtigen Zeitpunkt? Nein, die Wähler machen normalerweise den Amtszeiten ein Ende, bereiten den ein Ende. Ein dosierter Machtwechsel ist in Deutschland eher angesagt. Die neue Regierung tritt in der Regel mit einer der alten Parteien an. Nur einmal haben die Deutschen einen absoluten, kompletten Machtwechsel gewählt bei Rot-Grün und damit praktisch eine gesamte Regierung ausgetauscht. Also da sind die Wählerinnen und Wähler einmal vorsichtig und die Amtsinhaber warten so lange, bis sie dann auch letztlich abgewählt werden. Es gab kein Beispiel, kein Gegenbeispiel. Aber das wird denen ja auch immer vorgeworfen, wenn wir an Adenauer denken, an Herrn Kohl denken, dass sie an ihr Amt klammern. Aber macht, wenn wir jetzt auf Frau Merkel schauen, eine gute Kanzlerin bzw. Kanzler nicht auch aus, dass er sich eben schwierigen Aufgaben stellt und nicht gleich einknickt, wenn dann da die ersten Kritiken oder Rücktrittsforderungen kommen? Ja, auf jeden Fall. Also Held des Rückzugs wird man nicht nur durch den richtigen Zeitpunkt, sondern auch erstmal durch Standfestigkeit, dass man natürlich versucht, ein bestimmtes Programm mit Partnern durchzusetzen, sich an der Macht zu halten und Widerstände auszuhalten. Politische Führung ist ja nicht nur Tagesintegrationsweltmeisterschaft, sondern man muss ja Mehrheiten täglich für sich auch organisieren und da muss man immer auch Widerstände überwinden. Das hat Frau Merkel ja auch dann, wenn sie aufhört, zumindest in dieser Legislaturperiode, 12 Jahre allein als Kanzlerin überstanden. Sie galt ja, wir haben es vorhin erwähnt, vor der Flüchtlingskrise als umsichtige, als sehr geschätzte Politikerin in weiten Teilen Europas. Dann kam eben die Flüchtlingskrise und sie ist in einem Moment für ihre Überzeugung eingetreten. Kann man ihr das eigentlich gerade wirklich vorwerfen? Ja, wird immer vielfältig vorgeworfen, dass sie so demoskopieorientiert war, dass sie vieles dann umgesetzt hat, wenn die Mehrheitsmeinung auch in der Richtung sich ausgerichtet hatte, dass sie nicht standfest bei einer Sache geblieben ist, sondern immer so dem Mainstream gefolgt. Jetzt hat sie das mal, also eigentlich auch bei Fukushima im Sinne der Energiewende, jetzt bei der Flüchtlingsfrage im Sinne eines humanitären Imperativs, da ist es für die Mehrheit auch nicht mehr gut und nicht mehr richtig und angemessen. Also je nachdem, wie man politische Führung ausübt, es macht einen nicht unbedingt populärer, aber hier ist klar erkennbar, das hat sie gestern noch mal formuliert, sie ist die Kanzlerin, die auch die Einwanderungsgesellschaft gestalten möchte. Wenn sie noch mal antritt, ist das ihr Profil. Jetzt ist sie 11 Jahre, beziehungsweise Sie haben es eben gesagt, nächstes Jahr 12 Jahre im Amt. Schon jetzt werden immer wieder Vergleiche gezogen zu den Spätphasen früherer Kanzler, die eben nicht gehen wollten. Sehen Sie diese Vergleiche überhaupt auch? Ja. Denn man braucht eine neue Legitimation für das, was noch vor einem liegt, nicht nur Reparaturarbeiten. Was wäre die große Legitimation als Aufgabe, die sie nicht in diesen Jahren hätte schon leisten können? Das wird nicht leicht zu formulieren. Insofern braucht man auch eine Legitimation, um aufzuhören. Auch das ist nicht leicht zu formulieren, könnte man kommunikativ aber durchaus durchsetzen. Und am Tag der Ankündigung, dass man nicht mehr antritt, wird sofort das Goldrähmchen größer, dass man die eigene Verklärung erlebt im Amt, denn man hat ja doch 12 Jahre einiges durchgesetzt. Nun wird jetzt schon viel über den Parteitag Anfang Dezember diskutiert. Herr Korte, Ihre Meinung, macht Angela Merkel weiter oder nicht? Ich glaube seit 2013, dass sie so klug ist in ihrem Amt, dass sie nicht noch einmal kandidiert. Unabhängig davon sollten wir uns durchringen für Amtszeitbegrenzung, zwei Amtszeiten und damit gleichzeitig die Legislaturperiode auf 5 Jahre erhöhen, dann hätten wir diese Fragen am Ende nicht. Es hat auch machtpolitische Nachteile, aber es hat für uns alle viele Vorteile, denn physisch und psychisch ist man nach 10 Jahren in so einer Tagesarbeit wirklich vollkommen erschöpft. Und dann setzt auch der Höhenrausch nicht so massiv ein, wie wir ihn bei vielen Spitzenpolitikern nach so vielen Jahren kennen. Sagt der Politikwissenschaftler Karl Rudolf Korte. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Und hier kommt der Song zur politischen Stimmung aktuell. Graue Wolken, Blumfeld.